Kapitel 6 Übung B6 Die Mücken. Dich freut die warme Sonne. Du lebst im Monat Mai in deiner Regentonne. Da rührt sich allerlei. Viel kleine Tierlein steigen bald auf, bald niederwärts. Und, was besonders eigen, sie atmen mit dem Sterz. Noch sind sie ohne Tücken, rein kindlich ist ihr Sinn, bald aber sind sie Mücken und fliegen frei dahin. Sie fliegen auf und nieder im Abendsonnenglanz und singen feine Lieder bei ihrem Hochzeitstanz. Du gehst zu Bett um 10, du hast zu schlafen vor, dann hörst du jene Töne ganz dicht an deinem Ohr. Drückst du auch in die Kissen dein wertes Angesicht. Dich wird zu finden wissen, der Rüssel, welcher sticht. Merkst du, dass er dich impfe, so reib mit Salmiak und dreh dich um und schimpfe auf dieses Mückenpack.